Упражнение 8, страница 152. E. Soll ich diese Aufgabe schnell machen? Ja, Sie sollen diese Aufgabe schnell machen. Soll ich zur Universität mit dem Bus fahren? Soll ich auf die Fragen Deutsch antworten? Soll ich Synonyme zu allen Wörtern schreiben?